Kapitel 2. Sprich mit mir. Modul 2. Übung 1b. Sprachen einfach lernen. Das ist heute unser Thema. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Nicolas Stiegel, 22 Jahre alt, Mathematikstudent in Stuttgart. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Nun werden sicher einige denken, was hat ein Mathematikstudent bei einer Sendung zum Thema Sprachen zu suchen? Aber ganz einfach, du sprichst 8 Sprachen, also fließend und 2 so, dass ich mich ganz gut verständlich machen kann. Sind dann insgesamt 10. Ein echtes Sprachtalent also. Wie macht man sowas? Naja, sagen wir mal so, meine Basis war schon nicht ganz schlecht. Was für eine Basis? Mein Vater ist Deutscher, stammt aber aus Kroatien. Meine Mutter ist Spanierin. Die ersten Jahre habe ich auch viel Zeit mit meiner Oma verbracht. Und die ist Französin. Also bin ich schon mit 4 Sprachen aufgewachsen und habe sie ohne große Anstrengung gelernt. Ich habe immer in der Sprache gesprochen, die ich mit der Person verbunden habe, die gerade vor mir stand. Also Mama Spanisch, Papa Kroatisch, Oma Französisch und Freunde, Lehrer, sonstiges Umfeld, Deutsch.